Freude, die geglückte Überraschung, der Genuss der guten Schokolade. Grund genug für eine Sarotti-Vollmilch. Sehr gut. Ja, gell? Also. Haben wir die Werbung schon für Nein, wir fangen jetzt erst an. Also, es ist alles, ich setze meine Brille auf, gell? Aufnahme läuft. Das Rauschen, das Brummen, das du hörst, das sind die schlechten Netzgeräte. Das ist nicht da. Aha. Das hat nur da. Aha. Hörst du das überhaupt? Ja, ich höre so einen Grundton. Ja, genau. So ein. Das sind die schlechten Netzgeräte. Ah. Ich habe neulich so ein Feature gehört über Horrormusik bei Horrorfilmen. Musik bei Horrorfilmen. Da war immer so ein Brummen und dann so komische Geräusche. Na, schauen wir mal, jetzt so. Ist es weg, gell? Na, hör auf, du nicht. Keiner will das. Ja, wirklich. Ah. Aber man hört es. Macht das was? Ist es dann auf der Aufnahme drauf? Nein, ich probiere es gerade außer zu tun. Ausschütten da. Nein, das kriegst du. Nein, auf der Aufnahme soll es an und für sich nicht drauf sein. Ja, gut, dann ist es egal. Bei den Tests, ja, sicher, du hörst es halt ein bisschen. Aber. Ich versuche einmal einzulesen. Mit großen Sprüngen in die tollen Tage, mit einem tollen Burda-Kostüm in den Fasching 1900, wie Sie wollen, wann Sie wollen, verlangen Sie beim Buch- und Zeitschriftenhandel Burda Bunte Maskerade. Bestellnummer 97, Preis 4 D-Mark oder 32 Schilling. Wow. 32 Schilling. Grüß Gott. Hallo Titus. Hallo Hansi. Die Biene fehlt heute, gell? Ja, krank geworden. Die kranke Biene. Heute haben wir nur eine Doppelkonferenz. Prost, gell? Prost. Auf den Kaffee. Ja. Das ist die Atmo übrigens, die hört man jetzt genau. Röstfrisch. Ja. Nun. Ja, also an dieser Stelle möchte ich gleich als erstes einmal die Biene ganz herzlich grüßen. Hallo. Weil sie jetzt eigentlich mit unserem, also wir fahren da jetzt gerade Vollgas an mit unserem neuen Equipment, mit meinem neuen Equipment. In die zweite Jahreshälfte. In die zweite Season, oder? Wir haben jetzt die erste Staffel abgedreht. Und wir verlieren kein Wort über die Sommerserie. Die Sommerserie wird man dann im Nachhinein wahrscheinlich, also wir weiß nicht, wann wir das veröffentlichen. Die Sommerserie muss als nächstes kommen, weil sonst ist ja keine Sommerserie mehr. Die Sommerserie kommt vor dieser Folge. Eben, ja. Wir können aber nichts darüber sagen, weil wir das Material noch nicht gesichtet haben. Also den muss ich noch ein bisschen Material machen. Du musst das nachproduzieren. Ich muss nachproduzieren. Ja, ich habe keine Zeit gehabt. Das war so also stressig. Okay. Aber ich wollte ein bisschen das Equipment da jetzt anteasern. Ich habe mir den Zoom H6 gekauft zum Zeugnis. Ein H6 zum Zeugnis. Der H6 zum Zeugnis. Und ich bin so, ich finde es voll geil. Zum Zeugnis? Hast du ein Zeugnis bekommen? Nein, aber ich habe Zeugnisse geschrieben und das muss ja irgendwie belohnt werden. Ja, außerdem kriegst du im Juni Urlaubsgeld und irgendwas muss man mit dem Urlaubsgeld machen. Stimmt. Außerdem habe ich im ganzen Juli kein Knopf und Geld ausgeben. Nichts. Nüsse. Was, bei den Eltern oder was? Nein, bei der Foundation. Ah, bei der Foundation. Ja, und die Foundation. Du kriegst Verpflegung. Du kriegst Verpflegung und du hast ja keine Zeit, irgendwo hinzugehen und dir was zu kaufen. Weil du über auf Kinder aufpasst. Weil man, auf Jugendliche, auf Terroristen. Nein, keine Terroristen, aber halt Saboteure. Problemkinder. Nein, ja, ach, ein bisschen. Aber weißt du, das ist die Foundation. Man lacht ein bisschen und hin und wieder geht's daneben. Ich habe neulich an die Foundation gedacht. Es hat sich niemand wehgetan. Normalerweise passiert ja immer was. Bei den Skikurse ja. Aber diesmal haben wir keine Grobverletzten gehabt, nur halt diese ständigen, ich hab so Kopfweh, ich bin so müde. Ich hab tatsächlich neulich an die Foundation von MacGyver denken müssen, weil ich habe den Schauspieler gesehen, den Pete hat er geheißen. Pete, yeah. Und zwar in einem Film wie von 1972, Dana LK oder so. Mhm. Na, aber wie hat der Pete den Nachnamen geheißen? Thornton. Pete Thornton. Genau. Und der hat beim Clue mitgespielt. Bei dem Film mit Robert Redford und Paul Newman, da hat er den FBI-Typen, den gefakten FBI-Typen gespielt. Ja. Ich habe mir nämlich mit... Oh, das ist ein toller Film. Der ist absolut un... Du hast jetzt den Namen von deiner Freundin erwähnt. Ja. Das müssen wir rausschneiden, gell? Miau. Damit die Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben. Ja. Kurzer Blick am Herkunftswinkel. Passt alles. Wir haben nämlich sowas wie einen ESO, eine ESO-Ecke. Einen Altar? Nein. Ist das die Großmutti? Das ist die Großmutti, ja. Aber das war in den jüngeren Tagen. Sie lebt noch, aber sie sieht nicht mehr so aus. Naja. Aber wenn sie es herrichten, vielleicht schaut es wieder so aus. Wir schweifen ab. Gottes Namen, ja. Mein Gott, wo war ich denn? Du wolltest von Pete Thornton erzählen. Und den Schauspieler und den Clou. Clou angeschaut. Der Clou ist, ein geiler Film. Du erahnst die Brutalität, die im Chicago der 20er, 30er Jahre sein könnte, aber du siehst nichts. Du siehst nichts davon, gell? Nee, das ist das Tolle. Total. Ich meine, wer stirbt denn eigentlich? Nur die eine böse Agentin, die den... Na, den Typen, den sie am Anfang klinken, denn der stirbt, der wird im Hafen gefunden. Also den Typen, den sie mit dem Geldtaschentrick erleichtern. Dann, Der Luther, oder wie hat der geheißen? Der Luther, der Schwarze. Ja. Und dann der eine Killer, Nash oder wie der geheißen hat, wird dann vom Salieri-Killer, von der Frau eigentlich dann umgebracht, weil sie... Aber die Frau wird auch umgebracht. Die Frau wird auch erschossen. Ah ja, das ist jetzt alles groß Spoilern, gell, was wir machen. Ja, wie man das halt so nennt, wenn man von 1973 irgendwelche Tatsachen erzählt. Naja, gut. Robert Redford hat wenige Filme gedreht eigentlich in seiner Karriere. Ernsthaft? Vor. Ja, man denkt, er ist so präsent, aber eigentlich gibt es da gar nicht so viel. Was hat er denn für eine Filme gedreht, noch außer dem Clou? Die drei Tage des Condor. Never Seen. Havanna. Never Seen. Anfang der 90er. Everything is Lost, vor kurzem erst, vor ein paar Jahren, dieses, wo er praktisch der Pferdeflüsterer. Interview mit Joe Black. Da hat er auch mitgespielt. Wahrscheinlich. Die Festung, den habe ich gesehen. Sneakers, die Lautlosen. Das ist ein geiler Film. Ja, der ist sehr cool. Ja. Too Many Secrets. Der elektrische Reiter aus den frühen 80ern. Ja, aber darf ich nur kurz was? Hi, mein Name ist Warner Brandis, meine Stimme ist mein Pass. Verifizierung, bitte. Kennst du nicht? Nein. Das war bei Sneakers. Wo? Bei Sneakers? Ja. Okay. Weil er so eine Stimmerkennung gehabt hat, Warner Brandis. Und die Dings hat sie aufgenommen dann. Und dann hat sie das einzige Wort, was sie gebraucht hat, war passen. Und das hat er dann. Mit Stimme kann man eben was machen, ich meine. Deswegen lieben wir Podcasts, ja, weil die Leute nicht sehen können, was für gehandicapte Typen wir sahen in Wirklichkeit. Das habe ich gestern gehört. Ich habe ein Feature gehört über Angel Radio. Mhm. Das ist eine Radiostation, wo kostenlos Pensionisten arbeiten. Die spielen dann immer ihren Sinatra und ihren Peter Krause nicht, aber es ist halt eine englische Sache. Und es sterben halt dauernd Leute und sie grüßen alle und sie spielen dann Sendungen von verblichenen Radiomoderatoren. Okay. Angel Radio, super Radio-Feature. Hat mich total berührt, obwohl es eigentlich. Das für eins, oder? Deutschland Radio, ah, Deutschland Feature Radio. War das. Mhm. Spannend. Na, arg. Du warst schon. Du hast gar keinen Urlaub gehabt, du warst eben bei. Die letzte Woche habe ich ein bisschen Urlaub gehabt, ja, stimmt. Aber wenn man nach Hause kommt, hat man eben meistens einen Haufen Dinge zu erledigen. Aber ich tue schon brav vorbereiten fürs nächste Schuljahr. Ich bin echt fleißig momentan. Busy bee. Aber es ist jetzt momentan das Wetter eh so, dass man da gern drinnen ist. Stimmt. Eigentlich, die Sommerkinozeit ist auch schon vorbei, es regnet. Alles scheiße, alles geht bergab. Warst du am Popfest? Nein, gar nichts. Aber nee. Am Freitag gehe ich Sterntal schauen. Also übermorgen? Genau. Das war eine Sternennacht. Die Perseiden. Die Perversen. Die Perversen. Perseidenschauer. Die Perseidenschauer, das heißt. Genau. Kannst du dir an Darkstar erinnern, wo der gesurft ist in den Perseiden im Weltall? Darkstar ist eine Hommage an 2001 von 1974 von John Carpenter. Okay. Kennst du den gar nicht? Nein. Die fahren, die zu dritt fliegen sie mit so einem kleinen Raumfahrzeug durch den Raum und haben die extremste Langeweile und machen irgendwelche Späße und so Sachen. Und dann gibt es ein komisches Tier, das mitnehmen, das nervt sie total, weil es einfach ein nerviges Tier ist. Ja. Und das musst du anschauen, das ist eine Bildungslücke. Jetzt haben wir den Milch ausgemacht. Oje, muss ich mal ein Milchpulver holen, das weiße Pulver, ich weiß nicht. Ich habe so ein weißes Pulver da hinten in der Küche. Das ist so grindiges erst. Das ist so, das hat sowas von Wartezimmer. Milchpulver. Aber ich sehe, du hast die ganzen Sendungsnotizen vor dir liegen. Und ja, stimmt. Ja. Mit denen arbeiten und die lenkt die immer ab, indem ich ablenke. Entschuldigung. Ich werde mal das Dark Star von John Carpenter auf meine Videoliste setzen. Ja. Gut. Auf alle Fälle, super Sache. John Carpenter war ja vor kurzem in Wien, der hat ja praktisch The Lost Tapes, der macht ja die Filmmusik selber, zum Großteil Synthesizer, und da war er auch im Konzerthaus und hat Tunes gespielt. Ich habe mal Voodoo Jürgens angeschaut am Popfest. Voodoo Jürgens. Das ist so ein geiler Name. So ein Mid-End-20er aus Tulln, habe ich mir sagen lassen, weil mir hat das jemand empfohlen, und dann stellt sich raus, den kenne ich, weil der war Sänger von den Eternias. Kenne ich auch nicht. Auf die bin ich vor einigen Jahren gestoßen und die machen so, die haben so Fabelvideos, so, die sind so viktorianisches Gewand, Zauber, Verkleidungen und das Genre ist ja irgendwie so, ich würde es mit Polka-Rock beschreiben. Polka-Rock? Das ist ganz lustig. Und ich finde es jetzt schade, dass der jetzt solche Sachen, also der jetzt praktisch mit der Band offensichtlich nichts mehr macht, sondern, der ist. Das heißt, Alleinunterhalter Voodoo. Nein, der hat eine Band. Und dann spielen sie Udo Jürgens. Die Band heißt Ansapanier. Da hat mir dann jemand erklärt, dass die Ansapanier ja ein Begriff aus der Feuerwehr. Also Feuerwehr. Feuerwehrbegriff, weil Panier so bräunlich ist und die Feuerwehrhose auch bräunlich ist. Und am Sonntag kommt man die Feuerwehrhose an. Und das ist dann die Ansapanier. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, das kommt vom Bundesheer. Das ist so die Gala. Ja, zu einer bestimmten Zeit hat es in Österreich auch braune Uniformen gegeben, du hast recht. Ja. Ja. Müssen wir mal recherchieren. Grau. Grau? Stimmt. Die SA hat braune Hosen und Oma, Hemden. Die Verstorbene, die hat im Wohnzimmer ein Bild gehabt, ich weiß nicht, ob es eine Fotografie, ja, es war eine Fotografie, mit den Brüdern vom Opa. Und die Brüder vom Opa, die haben alle nur so eine Kappe mit Hakenkreuz drauf und die Typen schauen mir so ähnlich. Also jetzt nicht mehr, weil ich schon älter bin, aber die haben wahrscheinlich die 25 nicht mehr erreicht. Ah, die Jungen, waren das junge Burschen oder was? Hitlerjugend. Ja, keine Ahnung, was die. Ja. Müsste man mal genau die Abzeichen anschauen. Abzeichen waren es, glaube ich, keine. Nein, nö, die waren halt irgendwie Ostfront und zack. Na, Ostfront. Einmal gefallen und einmal vermisst. Oh je. Oder ja, wahrscheinlich zweimal gefallen. Die haben wir dann noch angeschaut, bewusst. Ja. Und die eine wollte man unbedingt anschauen, das war das trojanische Pferd. Ja, von dem habe ich sehr verkehrt, das soll sehr toll sein. Ja, wobei, jedes Mal, wenn ich bei denen gratis auf ein Konzert gehe, dann hat man das Gefühl, die wissen, dass sie gratis spielen und spielen dann irgendwie, weil es ihnen gerade Spaß macht. Weil das Popfest ist gratis. Das ist gratis, ja. Ach so, didn't know that. Ich habe gedacht, da zahlt man Eintritt. Und sogar Falco hat schon mal gesagt, jeder Künstler muss wissen, dass er abliefern muss. Oder irgendwie so. Ja, genau. Und das war aber in dem Fall irgendwie, die haben sie einfach gespielt. Die haben da gejagt. Und das hat man nicht so gesagt. Das war auch nicht so gescheit, gell? Weiß nicht. Naja, weißt du nicht, nur weil es ein gratis Eintritt ist, dass sie nichts kriegen. Das zweifle ich sogar stark an. Das war ja okay. Aber vielleicht taugt mir das letzte Album nicht so wirklich. Ich habe nicht viel davon gehört. Und das zweite Album war aber total super. Wahnsinn. Und dann ein großes Surprise, weil die Mädels zusammen mit in den Brechtelhof oder Brechtelsaal. Ja. Gehen wir rein und ich sage, was spielt denn da jetzt? Und sie so, ja, steirische Band, kennst du nur die Staggers? Und ich so, natürlich kenne ich die Staggers. Ich kenne die Staggers nicht. Die Incredible Staggers, die haben so einen wahnsinnigen 60s Sound mit Hammond. Geil. Ich kann da nichts vorsingen, weil es. Du kannst nicht singen. Es klingt wunderbar. Ich kann keine Texte und ich kann keine Melodien, aber es klingt. The Staggers. Das Incredible Staggers. Und das war eben. Incredible Staggers. Das war nicht, die das waren eben gehabt, nicht die Staggers, sondern das war Evil and Trashbone. Du lässt da so viel Name, du droppst da so viel Names, da komme ich gar nicht nach. Und der Evil ist eben der Sänger von den Staggers und der schaut so aus, der hat wahnsinnige, der schaut aus wie ein Affe eigentlich. Ja. Der hat Koteletten bis dahin. Geil, Koteletten und sind schon geil. Der schaut echt aus, also vom Optischen erst reinkommen, so auf die Bühne und er schaut aus wie Elvis. Elvis 1972. Geil. Der hat schon ein bisschen einen Bauch. Und ein bisschen auch so Geheimratzecken, weil die Hauben runter tut. Und hat aber einen Sound, wie wenn wir schon in dem Terminus sind, wie Phil Spector. Das war irgendwie so das Swing-Papst. Haben die Staggers so eine Lieder wie I am the Wolfman, Without You, The Jaguar, Come On? Ja, spricht jetzt nichts dagegen. Ne, was sind vielleicht? Sie haben ein Vokabular aus den 60s wahrscheinlich, ne? I'm the Wolfman. The Staggers, okay. Und der ist auf die Bühne gekommen und hat irgendwie an Helge Schneider erinnert, weil er hat irgendwie an Wesenszug gehabt, er hat einen Unterbiss gemacht. So wie du. Auf deinem WhatsApp-Foto. Ah ja, weiß ich schon. Aber geht das auf die Bühne, als ob er schon einen Schlaganfall gehabt hätte vor kurzem oder einfach zu Drogen. Und ist dann eigentlich schon beim dritten Lied ins Publikum gesprungen. Also aber nach Vorankündigung. Aber die haben schon ja Crowd, also da waren geil, ein paar. Ins Publikum springen. Ja, aber der Unterbiss, den mache ich ja nicht, um sexy zu sein. Das ist ja der Unterschied zwischen Unterbiss und Überbiss. Naja, wenn man Unterbiss ist ja Il-Sänger, ne? Ja, sowas. Der Mr. I, echt? Ah ja, stimmt, jetzt kommt's mal. Und aber der hat einen sehr kleinen Mund. Der war übrigens, den habe ich jetzt im Fernsehen gesehen. Der Everett, oder hast du? Mark, ja, Mark Everett oder sowas, genau. Dem sein Papa, der ist ja ein großer Astronom. Ich dachte gestorben. Ja, aber trotzdem großer Astronom gewesen. Aha. Und der war jetzt dann, und zwar auf irgendwas von Netflix, mit der Britta, warte mal, lass mich nachdenken. Love, genau so heißt das. Da hat er mitgespielt. Eine Serie? Mhm. Aha. Okay. Das ist dann sein Gast. Der hat ja schicksalsbehaftete. Der hat keine Lebenszeit. Ja, der hat, glaube ich, irgendjemand hat mal was erzählt. Schicksalsschläge. Ich glaube, seine Schwester ist an Krebs gestorben oder sowas. Dann hat er drei sehr traurige Alben hintereinander gemacht und hat aber wieder einen Lebenssinn entdeckt. Die Eels sind überhaupt eine sehr großartige Band. Also, die kann man jedem ans Herz legen. Gibt's auch schon ewig. Ja. Genau. Großartiger Schlagzeuger, großartiger Mark David Everett. Ich habe es einmal in Linz gesehen. Mhm. Oh. Das letzte Mal einmal in Linz gesehen. Und das. Rockhaus, so war das, glaube ich, Linz. Das ist mir total clean vorkommen und die Martina, meine Begleitung, hat gemeint, nee, das ist so abgeranzt und abgefuckt. Wie sauber ist das? Die kommt ja aus Everding, also die ist aus Everding gewesen und die findet wahrscheinlich Wien total fertig. Ja. Und sonst, im Urlaub war ich, weiß nicht, habe ich erzählt, dass ich in Kres war, Kres auf der Insel. Wo ist das? Kroatien. Okay. Ungefähr 600 Kilometer von da, also die, ziemlich nahe, wenn man da runterfährt. Und wir waren am Campingplatz, schön, am Österreicher Campingplatz. Das ist der Nackt-Campingplatz. Das ist das Schöne an Grado, da gibt es wahrscheinlich irgendwo eher FKK-Bereich, aber vielleicht sind da Österreicher, aber ich bin nicht dort. Das stelle ich mir so. Also das ist das Letzte, was ich im Urlaub sehen will. Wir waren im Textilbereich. Das sind dann ab und zu, weil bestimmte Sachen gibt es nur dort. Also an der Grenze ist der Supermarkt. Und wenn man sich die anderen Strände anschauen möchte, dann muss man da durch. Das heißt, man zieht dann einmal die Hose runter. Und dann darf man durch. Und dann geht man, wieso sind eigentlich FKKler so keen drauf, dass alle sie sind eigentlich nicht keen drauf, aber das Personal sagt das halt in erster Linie. Ne? Es war eigentlich relativ kalt, weil im FKK-Bereich ist ja eigentlich selten was man sich anschauen will. Also für die halt. Was ich bis jetzt von Sauna und FKK-Bereichen gesehen habe, ist das jetzt nicht, wo ich mir denke, wow, wanna go there again. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und deswegen verstehe ich es nicht, wenn man durch ich muss. Glaub, ich glaube, den Druck, den macht man sich selber. Ne? Also wenn man durchgeht, als ob nichts ist und die Leute nicht auf ihr Gemächt oder aufs weibliche Pendant haftet. Was man aber eigentlich macht, wenn das irgendwie, also das ist so. Wenn man seinen Blick so schweißt. Also, wenn du durch musst, weil auf der anderen Seite ist das Lokal oder sowas. Ja, also beim ersten Mal habe ich tatsächlich mich angepasst. Das heißt, ich habe mir die Hose ausgezogen, dann war ich eigentlich immer mit. Immer auf den Kopf gesetzt. Das ist erlaubt, Kopf, oder? Ich habe am Kopf Textil und die Kappe aufgehabt, am Kopf die Schirmkappe, dann nix, dann einen Rucksack und meine Schuhe. Geil. Schon irgendwie sexy. Ich stelle mir das gerade so vor. Ja. Und dann wollen wir Trampolin springen. Im FKK-Bereich? Nein, nur, dass es wurscht ist. In Gottes Namen, zum Glück haben wir einen Explicit-Button. Das sind Bilder im Kopf, die wirst du... Wieso? Das ist doch Natur, das ist doch Urlaub. Das ja, ist wunderschön. Es ist ja voll super. Ja, was soll ich da über das Festival? Ich fahre ja morgen aufs Festival. Morgen fährst du aufs Bildein. Bildein Festival. Insider-Tipp gewesen. Ja, ist schon lange kein Insider mehr. Ja. Ich habe das Ticket durch einen Zufall, durch einen Ausfall von der Bekanntschaft. Meine Kollegin, meine ehemalige Kollegin leider, die ist nämlich auch von da in der Gegend. Irgendwo halt, ich glaube, das ist Südburgenland. Das ist weit weg, 1,5 Stunden. Ja, und dann doch auch wieder nicht. 1,5 Stunden. Ich wohne 4 Stunden von da. Jedenfalls, die hat mir echt schon seit Jahren nötig zu mir, dass ich endlich einmal kommen muss. Und jetzt, da war sie noch kleiner. Also das Festival, nicht die Kollegin. Und ich habe immer keine Zeit gehabt, weil ich mir irgendwas anderes gerade da getan habe oder ich war weg oder was auch immer. Und jetzt ist es so, dass die mit Mühe und Not eine Karten gekriegt hat, obwohl sie schon seit Anfang an dabei ist. Also es ist richtig groß geworden. Wahrscheinlich, weil Seiler und Speer spielt. Oder heißen die irgendwie ähnlich oder anders? Ja. Die sind schon relativ populär waren letztes groß. Jahr. Ja. Die, nicht die Purple. Wie heißen die anderen, die so ähnlich spielen? Uriah Heep. Uriah Heep. Oh mein Gott. Oder nein, Blödsinn. Noch andere. Was ist denn? Ich kenne mit diesen ganzen 60s, 70s Bands kenne ich mir nicht. Ich bin überhaupt nicht neugierig drauf, ehrlich gesagt. Ist mir vollkommen wurscht. Du fährst einfach runter, um runter zu fahren, oder? Nein, ich möchte schon Case Choice möchte mal anschauen. Mhm. Case Choice habe ich schon gesehen. Sonst ist mir wurscht. Ich bin wunderbar prepared. Ich war heute einkaufen. Ich war in der Tiefgarage mit dem Auto vom Spar. Hast du mein Ticket gedrückt, bin raufgegangen und habe mir 12 Dosen. Zwettler dunkel. Mhm. Die gibt es nicht in Flaschen, leider. Sehr gut. Sehr froh, Flaschen sind eh viel besser. Ja, überhaupt am Campingplatz ne? Zum Rumwerfen. Ja, schon eine Kur. Ja, und ein paar Dosen. Ich habe eingekauft und ich habe nur eine offene Liste. Ja. Aber es ist überschaubar. Und morgen habe ich dann nur einen kleinen Job am Vormittag und am Nachmittag einen Wohnungsreinigungsjob. Ah, du hast. Du, was ist eigentlich apropos bei deiner Prüfung rausgekommen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut ist rausgekommen. Sehr gut. Ich habe dann gleich damit geprahlt. Die Bekannte hat Geburtstag gefeiert und wir waren in der Le Creperie. Ah, weiß ich schon. Das ist bei der alten Donner. Ja, Le Creperie heißt das, glaube ich, oder? Und ach, das soll sehr toll sein. Da habe ich gleich damit geprahlt, dass ich in Wirtschaftsinformatik eine Prüfung geschafft habe. Und dann fragt mir die Bekannte von der Geburtstagsträgerin, ob ich jetzt den Bachelor oder den Master gemacht habe. Und das hat mich dann wieder ein bisschen auf den Boden der Realität gebracht. Nur, dass das nur so eine lächerliche Volkshochschulprüfung war. Naja, was heißt das? Du hast wenigstens was, oder? Ja, ich habe was zurückbekommen vom WAF, du hast recht. Naja, immerhin. Ja. Kriegst du vom WAF eigentlich nur was, wenn du Wiener bist? Ja. Wie ich Matura nachgemacht habe ich nichts bekommen vom WAF, weil ich in Zwettl noch gemeldet war. Okay. Weil ich habe damals nur aus steuerlichen Gründen dort gewohnt. Ich habe von der Gewerkschaft 180 Euro gekriegt, weil ich meinen Bachelor gemacht habe. Wow. Ja, Von der Gewerkschaft, ja. Von der Lehrergewerkschaft. Nein, vom ÖGB. Österreichische Gewerkschaft. Wahnsinn, auch nicht schlecht. Ja, dann gibt es nur die Arbeiterkammer NOE, da kriegst du auch 120. Ja. Wenn es dann an. Das muss man sich alles abholen. Muss man sich abholen, natürlich. Darf man nicht vorbeigehen lassen. Ich hätte sogar fast ein Leistungsstipendium gekriegt. Aber dann waren alle so gut, dass es nicht ausgegangen ist. Stimmt, genau, das war bei mir auch einmal. Ja. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe alle Kriterien erfüllt, aber dann haben sie gesagt, nein, das haben nur die ersten 15 oder die ersten 20 gekriegt und die waren nicht einer von den besten 20. Ja, so ist es im Leben. Ja, man muss das eher als Geschenk sehen und nicht irgendwie so Anspruchsdenken entwickeln. Ja. Apropos Geschenk, gell? Das Leben ist ein Geschenk. Ja, danke für das Makaber, was du mir mitgebracht hast als Geschenk. Müsstest du jetzt dann austesten? Da fällt mein Makaber ist mit Genossenschafterin geworden beim Bank für Gemeinwohl, beim Projekt Bank für Gemeinwohl. Genau, das hast du geschrieben. 1000 Euro angeblich, aber Vorsicht, die Sperrfrist. Was heißt da gibt's eine Sperrfrist. Sollen wir das ausschneiden? Was heißt Sperrfrist? Na, scheiß drauf, passt schon. Haben Sie das? Ja, wenn es eh offiziell ist. Du zuerst dein Dings neutralisieren, deinen Gaumen. Trink einen Schluck Wasser. Du hast ja voll Kaffee und Cola geiz. Pepsi Light ab. Nimm Wasser. Muss ich jetzt ablegen? Jetzt muss ich das. Ja, du musst jetzt. Leg kurz ab, das ist ja kein Problem. Schaffst du das? Ja, sicher. Ich werde aber. Sekunden reden. Ja, jetzt sei mal leise. Also, der Titus Feuerfuchs wird uns jetzt. Feuerbach! Titus Feuerbach inzwischen zum Agnostiker mutiert, vom Nestor-Charakter zum Agnostiker in 5 Minuten. Der wird jetzt seinen ersten Makaber trinken. Und dann wird er uns sagen, was er davon haltet. Ich wär mit meinem Schnieke-Phone, weil sein Dings so. Dokumentieren, sein Gesichtsausdruck, das kann man dann auch verlinken vielleicht. Ich weiß nicht, wie er dazu steht. So, und der setzt an und der glugelt. Und? Das scheint ja so eine Art spritziges Hackergetränk zu sein. Das ist ja spritziges Hackergetränk. Ach so. Aber das ist genau, weißt du, die ganzen Hacker trinken Clubmate und so ein Scheiß. Aber das schmeckt viel besser als Clubmate. Das schmeckt nämlich nicht so nach Keller. Clubmate schmeckt ja nach Keller. Stimmt, ein bisschen nach Erde. Schmeckt ein bisschen nach Erde. Na, das nicht. Findest du, dass das nach Erde schmeckt? Nein, aber ich habe Mate, glaube ich, noch nie probiert. Oder ja, Mate hat ja allgemein so diese Erde-Geschichte. Gell? Aber eben Club Mate extrem. Und Makaber kommt aus Oberkärnten, nicht wahr? Wird abgefüllt in Oberkärnten. Ja? Ist das wahr? Ja, vom Abo. Ich habe jetzt auch via Crowd-Investing in eine Firma investiert, die Algendrinks macht. Ah, wir haben die Helga. Die Helga, genau. Ja, hab ich gut gefunden. Hast du gut gefunden? Jedes Mal, wenn ich die Helga irgendwo sehe, trinke ich sie. Ach so. Ja. Fein. Jetzt ist es vor kurzem, wo habe ich die Helga getrunken? Das war nämlich mit zwei Kollegen, die haben mir dann ganz groß angeschaut, was trinkst denn du da? Speichel, grünen Speichel. Grünen Speichel, ja. Wo war denn das wirklich? Im 7. gibt es genug Lokale. Im 7. wird es wahrscheinlich gewesen sein, gell? Ich habe es neulich jetzt auch veganen im 7. getrunken. Mhm. Aber ansonsten, ja, kann man trinken, ab und zu. Ja, dein erstes Makaba. Ja, schön. Gell? Aber ich habe früher immer irgendwelche Sachen getrunken und mittlerweile bin ich eher so auf Wasser umgestiegen. Ja, ich trinke auch fast mehr Wasser. Weil das für mich auch irgendwie schon so ein Gesundheitsfaktor wird. Wasser, Kaffee und Bier. Makaba ist eigentlich wirklich... Kaffee und Bier. Aber ich sehe es bei uns in der Früh, die Monteure zum Beispiel, ja, wenn ich immer in der Arbeit bin, die hauen sich in der Früh das Red Bull rein. Ich weiß, ja, ja, ja. Was ist eigentlich aus Red Bull Shots geworden? Das gibt's nicht mehr, gell? Diese kleinen Dinger. Ja. Ich weiß nicht, gibt es den nicht an der Kasse? Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Wie ich in der Schule angefangen habe, war das ganz, ganz groß und ganz in und modern bei den 12-Jährigen. Ich trinke 3 Red Bull Shots hintereinander. Angeblich extrem schlecht für die Leber. Also Taurin und Zucker, wenn es noch drinnen ist, wenn man sich kein Leid kauft. Und meistens ist es ja kein Leid. Na, echt schlecht für die Leber. Was ist jetzt schlecht für die Leber? Bekannte war Blutspenden und die hat gesagt, furchtbare Leberwerte. Okay. Und dann hat sie rausgestellt, das lag am... Am Red Bull? Dark Dog oder was auch immer. Ja. Ich habe ja einmal, wie noch auf der Beta-Qua, habe ich ganz viel von diesen Energy Drinks immer getrunken. Und mein Lieblings war Monster Rehab. Ach, da ist Tee drin. Bitte? Oder? Da ist Tee drin. Ist das Gelbe? Ja, ja, ja. Das hat wirklich auch am besten, probiert, das hat am besten von allen geschmeckt. Ich schwöre am blauen Monster. Also wenn es den noch gibt, den gibt es in einer bestimmten Tankstelle in St. Pölten. Kostet aber 3 Euro. Aber mittlerweile gibt es nicht mehr im Supermarkt. Ja. Aus Gründen. Die wollen wahrscheinlich ihr eigenes Gesöff verkaufen. Ja, die wollen ihr Budget-Ding. Und das Ochsenkracher auch. Bäh, so grausig. Ja. Also das finde ich schon, ich finde das so, diese ganzen generischen Red Bull-Derivate so grindig. Also jetzt sind nur vom Geschmack her. Das ist ein gutes Geschäft wahrscheinlich. Ne? Das ist ein extrem gutes Geschäft. Apropos Geschäft, wir waren am Popfest und wir waren auf der Ecke von der Karlskirche hier am dritten Tag, weil das am zweiten Tag. Und da echt, alle 2 Minuten kommt jemand vorbei und wieder ein Bier verkauft. Ja, ich weiß. Ich meine, ja, okay, das ist 100% Spanne haben die. Auf alle Festeln. Ja, 2 Euro oder was verlangen sie, gell? 1 kostet und 1 bekommt er praktisch für die Arbeit. 1 Euro kostet der Dosenbier? Nein, 2 kostet es. Aber also im Einkauf kriegst du für 80 Cent, oder? Ja, wenn du das praktisch machst, schon. Neulich ist uns einer mit der Donauinsel mit so einem Hänger, Fahrradhänger. Ja, klar. Wie der Eisverkäufer eigentlich. Kaltes Bier. Finde ich das nicht schlecht? Ich finde es super. Ich finde, das soll die Wirtschaftsstaatsanwaltschaftskammer da nicht dagegen vorgehen. Weil im Endeffekt ist es. Einer hat jemanden beobachtet, der seine Personalien aufgenommen hat, der dürfte ein Wirtschaftspolizei. Entweder das oder einfach Exekutivbeamter, keine Ahnung. Ja, naja, du darfst es wahrscheinlich nicht, du brauchst Genehmigungen. Du müsstest halt versteuern und man braucht ein Gewehr wahrscheinlich, ne? Ja. Und was ist mit den Leuten, die da einen Standl haben? Die haben wenig Geschäft gemacht, sage ich da. Das finde ich aber ganz gut eigentlich, weil die haben sehr, sehr teure Preise wahrscheinlich. Die haben teure Mieten, ne? Das ist wohl wahr, ja. Also das ist, es ist halt irgendwie, ja, ich verstehe schon. Aber weißt du, wenn man das so macht mit Getränken bei Veranstaltungen, wie wäre es, wenn du dann jeden ein Telefon, eine App anbietest, mit der er dann Parksheriff spielen könnte. Das fände ich super. Wie Parksheriff spielen könnte? Naja, du hast ein Telefon mit einer Ortserkennung. Du hast unter Umständen GPS, eine Schnittstelle. Die jungen Leute sagen zur Ortserkennung GPS. Ja, so ein Satellitenscheiß. Du hast eine Kamera drauf, du hast einen Zeitstempel unter Umständen, wenn du die App richtig hast. Du kannst eigentlich agieren wie ein Parkwächter. Warum geht das nicht? Warum kann das nicht jeder freiberuflich machen, der keinen Job hat? Ich meine, die Leute, die falsch parken, die haben... Ach so, ich verstehe schon, Ja. Weil im Prinzip, entweder hat er nichts in der Scheibe kleben, nicht das richtige Pickel. Das heißt, du willst also haben, dass jeder, wenn er sieht, da parkt irgendjemand falsch, hey, können wir jetzt 5 Euro verdienen? Ja. Mach ein Foto von dem und schick das der Gemeinde. Genau. Oder wer immer dann die für die checken Parkzeug. Das mal kurz gegen, ob dieses Fahrzeug mit der Kennzeichennummer da... Stehen darf oder nicht darf. Und es dann gibt Handy-Ticket, gibt es ja auch, ne? Wo du praktisch ein SMS schickst, dann parken.at und die ziehen das ab für das bestimmte Auto. Weil dann könntest du dann nämlich die ganzen Parksheriffs sporen, oder was? Im nächsten Schritt stimmt. Dann wären die wieder arbeitslos. Oder sie machen sauber. Vielleicht verkaufen sie dann einfach Dosenbier auf Festeln. Ja. Ja, und der nächste Schritt wäre dann Blitzer. Das haben wir aber echt schon drauf. Wann? Wir sitzen ja da im Garten beim Schafberg und da ist ein 30er rauf. Ja, ja, fährt keiner ein 30er rauf. Naja, die SUVs sind ja 2,5 Tonnen schwer, die müssen ja Geschwindigkeit erreichen, ja, da bist du ja Absterben. Ja. Und man kann natürlich da den Spaß machen und sich mal raussetzen und die Leute blitzen. Warte mal, ja. da gibt's sicher in der Geschichte irgendwie schon einmal was, das so ähnlich war. Aber da gibt's wahrscheinlich Riot. Wir hatten das damals geheißen. Denunziantentum hat es immer schon gegeben, oder? Ach, du meinst jetzt... Blockwerte, warte. Blockwart? Ja. Was ist ein Blockwart? Blockwart! Ach, der so Blockwart, diese? Ja. Ah, die Herren mit der Einzelbahn. Ja, bei dem beim Blockwart treffen, im Rathaus, habe ich ihn getroffen. Seine Augen. Ich hab neulich. Aber was soll ich in die Augen? Ja. Hat er mir in die Augen geschaut und er hat mir in die Augen geschaut und dann hat er gesagt, ja. Nicht? Ja. Nicht gesehen? Kennst du nicht? Herr Karl, ja, aber gestern, muss man sich anschauen. Nein, oh, ich hab diese Parodie von Stermann Grissemann gesehen. Echt? Ja. Ich finde die ja nicht mehr. Ich war bei der Wahl und ich habe in Hofe in die Augen geschaut. Sind nicht mehr lustig, ne? Früher Salon Helga war lustiger, na klar. Ja, oder vielleicht war ich einfach jünger. Ich bin nämlich, nein, ich bin schon drauf gekommen, dass Junge, also dass der Humor sich verändert und sich wandelt. Ja. Also ist halt nicht so verbraucht wahrscheinlich, ne? Ich meine, sind ja sehr, sehr von Studio Braun beeinflusst. Ja. Die haben das natürlich auch abgekupfert. Die haben ja Wochenende lang ihre Sendungen mit Telefongesprächen, mit peinlichen gefüllt und das hat man damals nicht so wirklich gekannt. Ne? Nein, eh nicht. Ich habe aber auch damals ab Studio Braun nicht gekannt, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich schon ein bisschen lustiger gefunden. Über die dann? Ja, weil sie dann halt Jürgen Dose und so. Schnapp, schnapp. Das waren gute Zeiten. Die 90er Jahre waren wirklich, also ich finde, von allen Jahrzehnten waren die 90er Jahre die geruhsamsten. Das also jetzt für uns. Man kann das nie so richtig nachvollziehen, ne? Weil wenn du an die 70er denkst, hast du sofort irgendein bestimmtes Bild, eine bestimmte Mode, eine bestimmte Musik. Und 90er war das erste Mal, was du einen Ort Mainstream der Minderheiten hast, wo es dann praktisch Jungle, du hast dann Grunge, du hast alles, du hast verschiedene Moden. Das Einzige, was wirklich durchläufig ist bei den 90ern und in den frühen Nullern, ist, dass wir alle zu großes Gewand haben. Zu große Leiber. Nichts war eng, gell? Ja, das war eine schöne Zeit. Gerade für so kleine Fußballer, Kinder was die enge Dressen jetzt da haben. Ja, überhaupt die Italiener. Wahnsinn. Du fährst ja nach Italien, oder? Ja. Na, Grado. Magst du ein bisschen was drüber erzählen? Na, gern. Also ich fahre jetzt an der. Oder wollen wir nur über die Fußballer reden? Nein, ich weiß nicht viel, was über Fußballer zu erzählen. Ja, schöne Dressen. Außer, dass ich es total arm finde, wie die österreichische Nationalmannschaft gebasht wird. Ja, Moment. Die haben doch 0-0 gegen den Europameister. Gegen den Europameister. Ja, nein, das geht's ja nicht. Deutschland hat verloren. Nein, die haben gar nicht gegen den gespielt. Die haben nicht gegen den gespielt. Nein, aber Deutschland hat gegen den verloren, gegen den der Europameister verloren, gewonnen hat. Ja, wurscht. Nein, ich finde, man muss, wenn man einer Mannschaft angehört oder wenn man sich einer Mannschaft zugehörig fühlt und ein Fan von der ist, und aber nur dann, wenn es gut läuft, dann bist du halt arm. Es tut mir leid. Du musst gerade dann zur Mannschaft stehen, wenn es halt dreckig geht. Und ich weiß das, ich bin kein ACF. Deswegen gibt es ja so wenig... Ich weiß, wie schief das sein kann. Die Österreicher spielen ja immer gleich, ist immer dasselbe. Sie haben doch gut gespielt, die haben doch gegen alle möglichen, die haben doch ein Jahr lang nicht verloren. Ja, super. Das war das falsche Jahr. Dann spielen sie halt bei der WM vielleicht oder EM oder was auch immer das war und dann haben sie halt Pech, ja, was willst du denn machen? Ja, was? Ist halt der Schaden. Es ist wie immer. Ja, ich glaube, der Mikrofon fällt bald ab. Ja. Wenn es eine Spur besser sein so, wie... Ja, der Mikrofon fällt wirklich bald ab. Das ist geklebt oder was? Ja, Schaß. Hast du einen, wie heißt denn das? Ein Gaffer, ja. Ein Elektrikerband. Im Keller hätte ich eins. Magst du mitgehen, Keller? Ich trau mich nicht. Das ist aber kein Licht, müssen wir eine Stirnlampe mitnehmen. Ja, trau mich nicht. Nein, ich halte jetzt das so einfach so. Nein, du darfst nur nicht so mit dem Kopf hin und her wackeln. Okay. Ich klebe es dann noch. Ich tue dann daheim ein bisschen. Aber es ist ganz angenehm, gell? Ja, ja. Es ist, der August ist kühl geworden und es ist ein schöner Wärmer. Also. Schöner Wärmer. Aber es ist auch angenehm, du kannst mit dem Kopf überall hingehen, du musst nicht mehr direkt das Mikrofon einsprechen. Ja, wir sitzen ich eigentlich auch genau. Improving. Es ist besser. Ja, viel besser. Es gibt keine großen Mikrofonständer mehr, die da im Weg sind. Obwohl, weißt du, was mir leid tut, um wieder auf die Biene zu sprechen zu kommen? Die hätte sicher gewusst, wie der Sänger von den Staggers heißt zum Beispiel. Die Biene hätte wie wahrscheinlich alt er ist, was der für sexuelle Präferenzen hat. Das weiß die Biene alles. Die Biene kennt sich aus. Ja, aber ich will jetzt halt geschwind von Grado erzählen, gell? Und zwar... Grado ist ja für mich, das ist ja Kindheitstraum. Weil wir immer in Grado waren. In der letzten Ferienwoche sind wir nach Grado gefahren, da war nämlich Nachsaison und gleichzeitig war der große Ärztekongress, wo der Vater das dann halt alles, der ist dann halt einmal am Tag ist, hat ins Kongress gegangen, hat sich was angeschaut, dann ist er wieder zum Strand zurück spaziert zu uns. Und das ist einfach schön. Das ist natürlich, ich meine, viele Menschen regen sich auf über gerade, das ist ja dieser elendslange Strand, der so gatschig ist. Ah, ich war noch nie dort. Es ist schon ein sehr langer Sandstrand, aber das ist halt... Sind die Strände dort eigentlich alle ähnlich, dass man rausschwimmen kann, einen halben Kilometer, man kann so. Du kannst einen halben Kilometer außen gehen. Und das ist gut. Braucht man nicht so Lifeguard, braucht man nicht. Habe ich noch nie gesehen. Ja, braucht man nicht. Braucht man wahrscheinlich wirklich nicht. Nein, es kommt darauf an, auf Ebbe und Flut. Gell? Also du hast schon einen anständigen Dienhub. Aber gerade das finde ich auch total schön. Also es gibt für mich persönlich, das sind so Momente, wo ich auflebe, wenn ich an einem schönen, warmen Abend bei der Ebbe über den Strand spazieren kann. Das findet der Hansi geil. Total. Nein, ja. Der Titus nicht. Der möchte rein in die Wellen. Nein, der spaziert ein bisschen rum. Ja, das ist so, wie wenn du sagst, du gehst jetzt Sport machen und du machst keinen Sport. Nein, weil ich ja nicht Sport machen gehe, sondern einen Wattspaziergang mache sozusagen. Ach so, Wattspaziergang? Ja, naja, das ist jetzt nicht das Watt, aber es ist so ähnlich, kannst du das verstehen? Wado, das ist das Wado. Wado. Das ist Wadi. Vado Vaiva. Kannst du und, Italienisch oder was? Un poco. Also ich habe jetzt bei der, aber noch ganz kurz, wir sind da halt in ein Hotel untergebracht und Vollpension. Soll ich da Milchpulver bringen? Ja, tun wir halt ein bisschen Milchpulver. Weil das müssen wir immer mit warmem Wasser vermengen und dann mache ich dir eine kleine falsche Dummel, Milch. Dummel, ja. Ich erzähle dabei einfach weiter. Du hörst mir sowieso. Unterbreche ich wenigstens nicht. Genau. Und dann sind wir in ein Hotel, Vollpension. Und das taugt mir dann halt schon, weißt du, so frühstücken, Strand spazieren, ein bisschen in der Sonne liegen, ein bisschen Wasser planschen. Und dann lesen, sehr viel lesen, Karten spielen. Dann geht man zum Mittag ins Hotel, Schnapsen. Mittagessen. Schnapsen oder? Ja, Schnapsen, Herzeln eher, aber das kennst du nicht, gell? Das ist ja so ein bisschen ein unbekannterer Spielort. Und ja, dann schönen Abend ausklingen lassen mit einem Chianti. Sich also regelmäßig ansaufen, gell? Das ist schon ein Teil meines Plans für den Sommer. Und ja, mit meinem Italienisch, das war nicht bei der Foundation, waren ja Italiener auch dabei, gell? Und die haben gesagt, boah, dass ich so gut Italienisch reden kann. So wirklich schön, gell? Und das Problem ist halt, dass ich keine Wörter kenne. Das schaut so komisch aus. Also wie wenn du Koks einschütten würdest in mein warmes Wasser. Zeig mal her, ich möchte das jetzt anschauen. Ich möchte es mal anschauen. Da ist ein Berg Koks und mal im Wasser. Achso, du willst Färbung. Ja, sicher. Ja, und wenn du dann aber in Grado, weil Grado ist ja eine Gegend, wo sehr viel Deutsch ist. Das ist ja mehr oder weniger der erste Ort südlich, also am Meer, wenn du von Deutschland kommst. Das Handtuch-Besetzungsland. Genau. Und wenn du dann da hingehst und du gehst dann zum... Ich probiere das jetzt aus, gell? Du hast den Kaffee ausgetrunken. Ja, ich habe Kaffee ausgetrunken. Ja, und die Bots immer, und das ist so kringelig und Pepsi krassig. Ist auch schwarz. Und du gehst dann halt zur Strandbar und sagst dann una bottiglia di acqua minerale, per favore. Und dann sagt er zu dir zurück, es war wirklich schönes, vielleicht sogar ein bisschen übertrieben schönes Italienisch. Ja. Und dann kommt der Kölner und sagt, mit oder ohne Gas. Ja, sicher verstehen die das. Ja, das ist, und das tut aber einfach nur weh. Du schaust das nicht aus wie Italiener. Ich schau nicht, nein, voll nicht. Obwohl, du kommst ja aus Kärnten, dann könntest du schon. Oh, ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen Italienisch. Wie gesagt, du musst einfach ein rosa Pike-Shirt anziehen, dann passt das. Dann. Ja, so schlimm ist das gar nicht. Dieser Milchpulver. Ja, von Kompletta. Kann man nicht erinnern, dass es jetzt heute noch verkauft wird. Ja, wir sind 100 Jahre alt. Da hat die Oma schon gewohnt in der Hütte. Ah, das ist noch von der Oma, das Milchpulver. Na gut. Danke. Jedenfalls, das ist meine Italien-Geschichte. Und von Environment her, also ne, so Lagune? So, oder was meinst du? Ja, die blaue Lagune. Nein, nicht die blaue Lagune, das ist halt der Grado. Ist halt der, musst du das so verstehen, da fängt das Meer an und dann geht eine Straße, die hat der Mussolini gebaut. Aha. Die geht drüber, so dammmäßig, übers Meer und dann bist du auf einer Insel. Und die Insel ist Grado. Grado ist und du hast da sozusagen Lagune und Meer. Und die Gebäude dort? Ja, altitalienisch. Altitalienisch. Ja, also jetzt sind zwar schon hin und wieder so eine Bettenburg, aber im Endeffekt ist das eigentlich eher alles. Das klingt eher schön. Nicht so wie Lignano, wo sie halt wirklich voll eingefahren sind mit dem Tourismus. Grado war ja die also da hat dieser Tourismusgedanke erst so richtig angefangen, also im 19. Jahrhundert schon. Frühes 20. Jahrhundert. Mhm, also da gibt es so Poster und Plakate. War Goethe auch dort? Nein, Goethe war ja dann doch im 19. Städte, Jahrhundert. Der hat im frühen 20. schon einmal gewohnt. Gelebt. Gewohnt hat er sowieso nie. Ach so, 18. also 1800. Nein, ich rede jetzt von 1900, 1900 bis 1910, sowas. Vom Krieg halt, wie es nach uns gekehrt hat. Uns Österreichern. Mhm. Naja. Mhm. Apropos, habe ich vergessen zum Erzählen, ich habe neulich auf Twitter einen Pic vom Hitler gesehen, umrundet von jugendlichen Mädchen aus Österreich. Ja. Okay. Du greifst da gerade über die Lippe, unter die Nase. Naja. Was haben wir sonst dafür vorhaben? Ich in dem Sommer. Mhm. Außer vorbereiten nichts mehr. Eigentlich, ne? Ja, dann gehe ich Sterndal schauen, die Perversiden. Du fährst ja ins Waldviertel, oder? Ins Waldviertel? Nein, weiß ich noch nicht. Vielleicht. Salingstadt. Ah ja, das ist dann aber erst im Herbst dann schon. Ah. Aber was ich noch im Sommer mache, ist zu diesem Museum, da dieses Steinzeitmuseum irgendwo. Wo? Im Waldviertel gibt es ein Steinzeitmuseum. Interessiert ganz dich das? Ganz Waldviertel. Also nein, Weinviertel. Ist ein Steinzeitmuseum. Im Weinviertel ist es. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Irgendwas mit Mammut Down oder so, keine Ahnung. Und da muss ich hin. Grundsätzlich schon, aber große Reisen ins Weinviertel. Mit Rad hinfahren. Ja. Wäre das was? Ja. Du würdest dir ja uns kaufen, aber du hast jetzt das Urlaubsgeld, das hier ist da gekauft. Ja, genau. Ich habe jetzt kein Geld mehr für. Mein Fahrrad ist gerade beim Fahrradmechaniker. Okay. Ich habe schon wieder ein Schaltungsproblem. Mhm. Davor habe ich ein wie nennt man das vorne? Die Vordergabel. Vordergabelproblem. Und davor habe ich auch irgendein Problem gehabt. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, was es für ein Problem war. Aber jetzt habe ich schon langsam alles durch. Jetzt weiß ich ja, warum das Fahrrad nur 150 Euro kostet vor einem Jahr. Aber ich bin immer zufrieden. Deswegen kaufe ich es mir dann auch von der Biene ihren Kontakt. Ja, ja, kenne ich. Kennst du ihn? Kenne ich ja, der ist auch. Das ist ein sehr netter Mensch, gell? Sehr, sehr. Ist übrigens ein Weiland-Fams-Fan. Fam, Weiland, Velon-Fonds, wie sagt man das? Er ist auch Genossenschafter bei der Bank für Gemeinwohl. Okay, echt? Ja, ja, wirklich. Und der macht so Trial, oder? Irgendwas mit Radlhupfen tut er, ja. Radlhupfen, Radl bauen, Radl verkaufen. Ja, der stimmt, ja. Und hast du schon, wann fährst du runter? Wie runter? Nein, nach Graz. Nach Graz? Ach so, oder ist nein, der das drauf? Achso, nein, ich hab kein Geld momentan für Fahrrad. Ach so. Ja. Ich muss warten, ich muss schauen, was das September-Gehalt mir sagt. Weil ich ja doch reduziert habe, wird das wahrscheinlich anders ausschauen. Dann dauert es aber noch, wenn mit Rad noch ins. Nein, ich habe ja wohl ein Rad. Ach so, und was? Ja, ganz normales Mountainbike. Aha. Ich sehe ja nicht, dass ich kein Rad habe. Ich habe mir nur gedacht, ich habe so viel Geld. Ja. Ich möchte ein tolles, geiles Trekkingrad, Tourenrad mir kaufen und so. Sonst wie ich. Ja, genau, mit dem ich dann so richtig tolle Touren machen kann. Gell? Dass mich und noch einmal 30 Kilo Gepäck trage, das am besten eine kleine Anhängerkupplung hat für einen Anhänger. Ist gar nicht so gut, wenn's mit dem Zug wohin reist und das macht irgendwann einmal, wird das schwierig. Ja, hast recht. Daran hätte ich auch gedacht, wenn du ein Kind hast, ja okay. Nein, und du fährst dann was nicht rüber in die Wachau oder so. Kinder würde ich nicht in einen Anhänger einsetzen. Ja, aber irgendwie musst du es transportieren, wenn es das. Warum? Jetzt kannst du da zu Hause lassen, stimmt, das ist eigentlich besser. Ein Brot, warum ein Kreuz, ein Herrgott, passt. Warum sollen die meine Kinder auf eine Radeltour mitnehmen? Ja, weil die da haben, alles kaputt machen, so wie die Katzen zum Beispiel. Ach so, nein, es gibt da schon eine Aufsichtsperson, die dann aufs Kind schaut, wer die Radeltour macht. Da findet man wen. Na, jedenfalls muss ich halt dann schauen, wie das geldmäßig ist. Aber ich kann mit meinem Radl können wir zu diesem Mammutmuseum fahren. Weil das Weinviertel ist jetzt nicht so. Ich meine, ist nicht so schlimm, ne? Nein. Kann man, das ist ja ein Tagesausflug. Ich möchte ja nicht übernachten. Ja, ich weiß nicht, gerne. Was heißt, muss man ich bin da an einem Ausmachen. Neulich haben wir sie Bratislava ausgemacht. Ja. Bratislava habe ich mir jetzt auch ausgemacht, mit wem? Ach so. Wie macht es denn ihr das? Fahrt ihr runter und dann mit dem Zug zurück oder fahrt ihr hin und zurück? Ich habe mal kurz eine Recherche gemacht. Es waren mehrere Modelle dort, weil Bratislava ist in der Nähe und man kann jede Menge eine Übernachtung und dann zurückfahren. Mhm. Oder ich habe aber eigentlich gesagt, also besonders wenn man wenig Zeit hat, dass man mit dem Radl rüberfährt und mit dem Zug zurück und am selben Tag das Ganze. Das war nämlich auch unser Plan, dass wir mit dem Radl hinfahren und dann mit dem Zug zurück, weil der Wind geht runter. Ah, ja. Oder? Stimmt, ja. Der Wind geht ja tendenziell Richtung Osten. Ja, und das Boot ist fad. Das braucht man sich gar nicht überlegen. Nein, da zahle ich meine 7 bis 10 Euro für den Zug, anstatt dass ich meine 100 Euro fürs Boot zahle, oder was ich wie viel Scheiß. Zug, glaube ich, mit dem Fahrrad ist auf 12 oder 15 oder sowas. Irgend sowas, ja. Einfach raus. Überhaupt nicht viel. Nein. Aber dieses Tragflächenboot ist ja auch steuer. Wobei man denkt, ich würde mal lieber die Karte in Österreich schon kaufen und dann erst rüberfahren. Also wie dort? Ich würde wahrscheinlich mit dem Radl nach Wolfsthal fahren und dann da in den Zug einsteigen. Ah, oder? Das ist gescheit. Weil dann, hey, dann erspare ich mir diese ganze Überlegung, wie tut denn der Slowake schauen und so. Oder? Wie tut der Slowake, wie tickt der Slowake? Nein, ich weiß es, also weißt du, was ich meine? Das Dumme ist, bei mir, derjenige, der das managen wollte, der macht es nicht. Der hat sich nicht mehr gerührt. Schade. Ja, liegt in seiner Natur. Mhm. Sachen. Ankündigen und dann nicht durchführen. Ja. Ja. Das ist gefährlich. Na, aber das möchte ich noch auf jeden Fall im Sommer machen. Eben, ja, Waldviertel habe ich eigentlich vorgehabt mit meiner Schwester und das werden wir noch durchziehen, weil da checken wir uns ein Autole von Sixt oder von irgendwem. Aha. Oder von Europcar. Oder von Drivey. Oder von DriveNow oder was? Drivey kenne ich. Private Plattform. Ah. 20 Euro pro Tag. Wie sind die verkauft? Wie sind die versichert, die Autos? Da ist eine Versicherung drauf, du hast natürlich einen Selbstbehalt, wenn du Schaden baust. Ein paar hundert wird schon sein. Ah, okay. Drivey, ja, schick mir den Link. Drivey ist eine App. Eine App. Eine Android-App. Wahrscheinlich gibt es auf iOS auch schon. Sicher. Mein Gott, mir ist mein Telefon am Boden gefallen. Jetzt hast du keinen Silberfisch mehr auf deinem Telefon, oder was? Kein Schwertfisch, kein Selfish mehr. Selfish, Entschuldigung. The fastest fish in the deep ocean, in the dark web. Ja. Dark web. Dark web. Nein, wirst genau da, wo du sitzt, runtergefallen und ich so scherzhaft, oh, es ist kaputt. Ich greife runter, nehm's rauf. Scheiße, ist wirklich hin. Und jetzt haben wir Neues bestellt. Eigentlich haben wir zwei Neues bestellt. Von der Firma Intex. Selfish OS ist lizenziert für Intex und die haben praktisch indische Phones mit diesem Betriebssystem. Okay. Und ich habe mir gleich zwei gekauft, weil die Dinger kosten 74 Euro und da ist der Transport kostet 30 Euro oder so. Also, echt? Ne? So, jetzt haben wir gleich zwei bestellt. Und was machst du in Zeiten? Backup. Und das ist erst wieder angefangen. Gut, passt. Oder ich sage jetzt gar nichts hier. Findet sich ja jemand anders. Kann ja, natürlich alles. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls jemand Interesse an einem Shellfish, Seashells, Seashells, Selfish. Selfish. An einem Zungebrechertelefon hat, der Herr Titus at feuerbach.at. Feuerbach, war das ein Philosoph? Das war ein deutscher Philosoph des 19. Jahrhunderts. Und was hat der propagiert? Der hat gesagt, nicht Gott hat den Menschen erschaffen, der Mensch hat Gott erschaffen. Stimmt ja das eigentlich. Das ist auch. So radikaler Atheismus, den er vertreten hat. Also, es können jetzt gern alle Philosophinnen und Philosophen aufspringen und schreien, aber. Was sind deine Lieblingsphilosophen der Gegenwart? Nein, Lieblingsphilosophen der Gegenwart. Ich kenne nur zwei. Na, ich will jetzt kurz noch von Feuerbach mehr Feuer verschießen. Feuerbach. Ach, du weißt nur mehr drüber. Ja, kurz, mal viel. Und Ludwig hat damit Vorname geheißen. Und seine Theorie ist halt einfach, dass die ganzen metaphysischen Konzepte, die sich die Menschen erschaffen haben, einfach als Naturerklärung und als zum Anklammern, wenn es dann, weißt du, es gibt, du kennst ja, in einem brennenden Flugzeug gibt es keine Atheisten mehr, weil dann betet jeder zu irgendwem, zu dem, den du halt als Kind kennengelernt hast, wie du Angst gehabt hast. Du hast ja als Kind hast du oft Angst, dass irgendwas passiert, irgendeine höhere Macht rufst du dann an, bitte lieber Gott, lass mir jetzt keine Fünfer in Deutsch bekommen. Lass den Vogel wieder leben, vorbei. Den genau, ich gerade zu Tode gejagt habe. Ich tut mir ja so leid und so, weil wir einfach die grausame, brutale Realität nicht wahrhaben wollen. Und deswegen erschaffen wir uns eben solche Götzen, die dann für uns die Verantwortung übernehmen können. Und das ist mehr oder weniger Feuerbach. Stimmt. Wahrscheinlich hat er vorher von irgendjemand geklaut. Ja, nein, jetzt ist aber die Frage, ist es jetzt so schlimm, dass wir uns diese Götzen erschaffen? Ich meine, es gibt, funktioniert und deswegen funktioniert es, ne? Ja, es gibt ja total viel Trost und Zufriedenheit und Beruhigung, dass du es hast. Ja, schon. Man kann auch die Last des Lebens ein bisschen abwerfen auf das Schicksal und sagen, okay, ja, leider hat Gott das der Herrgott nicht. Herr genau. nicht für mich. So ist es. Ja, mei. Mein Lieblingsphilosoph der Gegenwart. Ja. Es gibt, wie viele kennst du eigentlich? Ich kenne nur vier oder drei. Ich kenne wahrscheinlich nicht einmal so viel. Ist der Zizek? Zizek? Wie hat der Kassel? Zizek ist super. Zizek. Der redet immer über The Void and the Chocolate and the Schokoladenei. Was ist das? Ja, super. Dann den Sloterduk? Sloterdijk, ja, kenne ich auch, ja. Robert Pfaller, Österreicher. Kenne ich nicht. Dann natürlich den Herrn Professor Liesmann, Paul. Konrad Paul Liesmann, nicht wahr? Ah, ja, okay. Den werden sie niemals genau erklärt. So genau müssen sie das dann schon wissen. Der war glaube ich, ein Klagenfurter ist. Ja, und das hört man wahrscheinlich. Also ich pulse mir jetzt gerade ein, dass er Klagenfurter ist. Und das hört man dann halt nicht mehr so wirklich aus, dass er Klagenfurter ist, oder? Ich schaue jetzt einmal kurz, ich frage einmal geschwind die Müllhalde, wo der Herr Konrad Paul Liesmann, wo er Liesmann. Bei dem habe ich nämlich einmal eine Vorlesung gehabt. Die großen Philosophen der Neuzeit und ihre Probleme, hat die geheißen. In German. So war das. Dann gibt es aber diese Populärwissenschaft. Ah ja, da Richard David Brecht. Wer bin ich? Ja, wie viele? Du, kenne ich alles nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe... Da gibt es so einen Asiaten, der auch sehr interessante Sachen... Da, viele heißer, da liest man. Viele überhaupt. Ich gar kein Klugenfurter. Ist Essayist, Literatur... Schau, da steht gar nicht Philosoph. Doch, österreichischer Philosoph. Geschichte hat er. Seine Liebe zur Literatur kam durch Karl May zustande. Karl Marx. Karl May, wirklich? Karl May, ja. Okay. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer mein Lieblingsphilosoph ist. Ja, ja, also, bist du ja nicht kann. Na, ihr... Ich glaube, man sollte sich sowieso alles zusammenklauen. Man sollte nicht so götzen. Noch mehr automatisch. Nicht so, ne? Man findet die Sache gut und redet und quatscht es dann weiter. Ja. So. Feuerbach. Ja, was mache ich noch alles in die Ferien? Damit das mit den Kapitelmarken überhaupt nicht funktioniert. Die Ferien. Ah, Entschuldigung, im Sommer. Vielleicht. Sommer, der Sommer ist eh schon bald vorbei. Der Sommer ist bald vorbei. Also eine Radtour. Ich war vergangenes Wochenende, war Prater-Ausstellung, man hat eine der letzten Führungen angeschaut, die gratis waren. Und sehr interessante Sache. Mhm. Prater bedeutet ja Subgebiet. Die Wiese, oder? Pratung. Heroin spaziert. Nein, es hat geheißen Sumpfgebiet. Sumpfiges Moor. Was praktisch, ich hab, das wollte ich schon immer wissen, was ja. Prater bedeutet. Ich habe mir gedacht, das ist irgend so ein komischer Eigenname oder so. Ja, so wie Otterkring. Den Rest habe ich vergessen. Was aber von der ganzen Führung hast du nur gemerkt, dass es Prater Sumpfgebiet ist? Die Führerin, die war Oberösterreicherin. Ja. Und hat eine sehr, sehr laute Stimme gehabt, was man meistens bei Führungen nicht der Fall ist. Dass die immer leise und immer reden in eine Richtung und die war richtig, die war ein Verstärker. Ja, war sehr interessant. Ja, und dann sind wir noch ins Kebab rausgegangen. War auch interessant. Ich war in der Müllverbrennungsanlage zur Spittelau. Ach, das immer wenn ich mit dem Fahrrad vorbeifahre, macht sie immer so... Echt? Eine Stichflamme gegen den Himmel, oder was? Ja, Stichflamme habe ich noch keine gesehen, aber es klingt so, als ob irgendein Ding so aufgeht und dann irgendwas ausströmt. Na, das war ziemlich geil, weil ich habe das ja immer nur so gesehen, ja, das ist halt so ein Dreckshaus vom 100 Wasser. Und ist innen auch so schön, farbig. Ist, also ganz, ganz schief und stinkt, weil da kommt der ganze Müll von Wien hin, gell? Ja. Aber ich finde es genial, was wir mit dem Müll machen, wir verbrennen den Müll, gell? Und geben das andere Müll. Also in alle anderen Länder auf der Welt, kommt der Müll auf eine Schutte und wird da vergraben, wenn überhaupt. Dann riecht es aber eh nur eigentlich sehr, sehr gut bei uns. Warte, es geht nämlich noch weiter. Es ist nicht nur so, dass wir den Müll verbrennen. Wir machen, ich habe gedacht, da schütten sie irgendwas drüber, so Kerosin oder irgendeinen anderen Brandbeschleuniger. Der brennt von selber. Ultra hoch erhitzt, oder? Keine Ahnung, das ist dann wieder, this is where magic sets in, wo ich mich dann nicht so genau auskenne, aber jedenfalls, der brennt von selber. Also da kommt nichts dazu. Und wir machen, jetzt lass mich ausreden. Ja. Wir machen aus diesem Müll, der wird nicht nur verbrannt, wir machen sie draus Strom. Ja, aus der Hitze. Und nicht nur Strom draus, machen sie auch Fernwärme. Und nicht nur Strom und Fernwärme aus dem verbrannten Müll, da machen sie auch noch draus Dünger. Kälte. Fernkälte. Fernkälte, habe ich irgendwas gehört. Und das ist genial. Die haben gesagt, aus einer Tonne Müll kommen außer... So, das ist nicht falsch. Ich glaube 200 Kilo Schlacke. Ja? Okay. Ja, das ist dann so ein Klumpen und der kommt dann auf dem Rautenweg und wird da vergraben. Wohin? Rautenweg, das ist die große Mühle, das ist der Berg aus Müll. Ah, und dort, aber es ist natürlich aus einer Tonne halt dann, das ist ein relativ kompakter, oder sind es vielleicht gar nur 20 Kilo? Das wird dann vor Regen beschützt irgendwo abgelagert. Nein, das ist nicht giftig. Die Schlacke ist nicht giftig. Ach so, die Schlacke ist nicht nein, giftig. Nein. So wie ich das verstanden habe. Weil ich weiß nur. Das tun sie zum Teil auch für den Straßenbau verwenden. Nein, das dürfen, bei uns dürfen sie es nicht für den Straßenbau verwenden, aber woanders kennen sie es, hat er gesagt. Und jetzt kommt es noch weiter. Dann steht ja Rauch, wenn du was verbrennst, gell? Ja. Rauch ist auch Feuer. Das kommt in den Filter rein, oder? Der wird gewaschen. Der Rauch, der wird abgeduscht, sozusagen. Deswegen kommt oben nichts mehr raus. Warme Luft kommt oben raus. Da kommt warme Luft raus. Und der ganze, also die Rauchpartikel, der Dreck sozusagen. Das ist Hightech. Das ist fucking Hightech, Alter. Das ist dann ein Kilo. Von einer Tonne bleibt ein Kilo Dreck übrig und den verkaufen wir noch. Das ist giftig. Und was ist dann praktisch, was mich jetzt interessieren wollte, ist der Kilopreis vom Müll. Ja. Was es kostet, um den wieder zu verwerten. Ob das jetzt teurer ist, also ob du es noch Afrika schickst oder billiger. Naja, wenn du jetzt deine alten Elektrogeräte zur Gemeinde Wien bringst, dann wird das ja nicht nach Afrika geschickt. Warte mal, es kommt wie viel Schlacke? Sind es 200 Kilo oder 20 Kilo? Ich weiß es nicht. Pro Tonne. Pro Tonne. Oder pro Zentrum. Ich weiß es echt nicht. Und wie viel Energie ziehen die da raus? Das hat er gesagt, aber das war eine Zahl, die ich mir nicht gemerkt habe. Und da sind doch gar nicht keine Batterien drin. ich hab da einen Knicks im Finger. Das damit heißt, du was nicht vergisst. Du darfst jetzt reden. Ich bin einfach nur schwerst beeindruckt. Gibt es einen italienischen Film aus den 1980er Jahren? Nee, jetzt schon wieder. Nein, mit dir schaue ich keine italienischen Filme mehr. Das traumatisiert mich dann für einen Monat. Apropos, bei mir lade gerade die Ausgebufften. Ich schaue mir die Ausgebufften an, wenn ich Zeit habe. Film aus den 70er Jahren. Egal, da gibt es einen Film aus den 70er Jahren und da spielt auch die Rano Celentano mit. Ja. Und er ist Mogul, er macht Glasscheiben, Panzerglasscheiben. Ja. Und das Große, er hat ein Patent drauf und das ist streng geheim. Und immer, wenn die praktisch im Hochofen eine Ladung Flüssigglas zu drehen haben, geht er hin und macht das Ganze sicher. Zoom, zoom. Er schaut links und rechts, ob keiner zuschaut und spuckt rein. Und ich habe mir das da ganz so vorgestellt in der Müllverbrennungsanlage, dass da der Häupel steht, ein Stampel und dann reingespuckt. Ein Viertelrot. Schlatz zu sein. Bleibt nichts übrig. Wahnsinn. Da hätte ich ja Vorhaben für den späten Sommer, für den Altweiber-Sommer, nämlich Siemens gibt es Mobility-Werk irgendwo im 11. Bezirk. Mhm. Da gibt es Führungen. Mhm. Und da haben wir drei Personen, eine davon ist Frau und zwei Männer haben wir gesichert. Das heißt, wir könnten da hingehen. Ja. Es ist aber schon ein fixer Termin, ich kann dir den dann sagen. Und Dann. Ja. Es ist irgendwann einmal im September und doch das Siemens Mobility Center. Mhm, cool. Ja, das könnte man mal machen. Bin ich voll dabei. Ich stehe ja total auf Werksführungen. Oh. Ich finde, das war ja dann so geil, weil da war ich mit der Foundation, gell? Und ich stehe da und denke mir, boah, fucking beeindruckend, ist das geil, wozu der Mensch imstande sein kann, wenn man ihn nur lässt, gell? Und so, und die ganzen 15-jährigen Fraßzackeln, ja. It smells in here. It's so hot. I wanna go home. Can't we go shopping again? Und ich hab dann unten bei den Maschinen im Keller, ich stehe ja ein bisschen auf, ich finde die Maschinen total geil. Habe ich dann Selfies von mir mit der Maschine gemacht. Ich habe auch ein paar Maschinen im Keller. Ich habe eine Motorsäge im Keller. Jetzt warte mal kurz. Und die Kinder haben gedacht, ich mache Selfies und wollten auf die scheiß Selfies drauf sein. Und dann schub ich die Kinder weg. Du wolltest die Maschine auf Maschinen-Selfie drauf sind. Ja, aber das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Also alle Erwachsenen die sind sich der Dimensionen schon bewusst gewesen, wie geil das ist. Ja, eigentlich. Die gehen ja eher aus Eigeninitiative dahin und die Kinder werden mitgeschleppt. Die Kinder sind mitgeschleppt. Naja, ja, aber dann denkst du halt auch wieder, ich meine, ich weiß nicht, wir haben dann halt drüber geredet da, was macht ihr daheim mit euren Müll und so? Ja, den schmeißen wir weg. Und wo kommt der dann hin? Ja, das wissen wir nicht. Und dann erzählen halt, schaust halt nach und dann kommst du halt drauf, ja, der wird einfach in Regenwald geschüttet, der Müll. Gute Führungen macht man nicht einfach, gell? Das ist nicht so einfach, eine gute Führung zu machen. Der Führer war ganz okay. War das Englisch, oder wie? Ja, ja. And then I came to my good friend, Hundertwasser, and Master Hundertwasser, and he said to me, in dem englischen Gefühl, this okay. is the letter and always that Master Hundertwasser sent when his friend died. Das ist ein sehr guter Akzent für einen Führer. And always after, when I go home for weekend, I live nearby us, Vienna, it's called Woodquarter. Waldviertel, echt? In the Woodquarter and after, before I go to the weekend, I go here and then I collect power and also, was hat er gesagt? Kraft? Da sammelt er dann Kraft, wie hat er das gesagt? Irgendwas, nicht collect power, I regain energy oder sowas, refresh my batteries hier und sowas. Irgendein ESO-Scheiß hat er dann erzählt vom Master Hundertwasser, his good friend. I once met him, Master Hundertwasser. Ja, mein Papa ist in Reuten, dort wo die Hundertwassermühle steht, geboren worden. Master Hundertwasser, he was a good friend of nature. Der hat früher in den 60er Jahren, also schon relativ gutes Geld gemacht hat, hat er sich einen Citroën DS gekauft und mit Farbe übermalt. Der Herr Hundertwasser. Auf Hippie-mäßig. Master Hundertwasser. Master Hundertwasser. Ja. 1000 Wörter. 1000 Wörter. 100 Wörter, oder? Aber das ist ein sehr guter Dialekt für einen Führer. Führerwitze. Was haben wir noch Material zum Besprechen oder sind wir fertig? Ich weiß es nicht, was steht auf deiner Liste drauf? Meine Liste ist total ab. Haben wir sie abgearbeitet? Wir haben eine gute Stunde. Wir haben nur ein bisschen Kuchen, kein Kaffee mehr. Kein Kaffee mehr, nur noch Kuchen. Wir kennen der Biene nur alles Gute auf ihren... Ja, liebe Biene, sei so fein, werde wieder Stubenrein. Stubenrein. Wie geht denn das wirklich, das Gedicht? Ich bin klein, mein Herz ist rein, willst du nicht? Kraftwerk wird immer drinnen sein. Du bist ja Maschinenfan, Kraftwerk. Ich bin ein großer Maschinenfan. Ich finde vor allem große Maschinen finde ich beeindruckend. Die, okay. Turbinen und so, ja, ich finde das genial. Ich habe jetzt neulich Maschinen, Nachrüstsätze fürs Bike, ne? Ära, Nachrüstsätze. Ja, ja. Da kann man sich total verlaufen im Internet. Großartige Sachen. Guck mal, Copenhagen Wheel. Copenhagen Wheel, Sauteuer.